Kundgabe 5438. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.07.1952. Macht des Satans. Tiefste Finsternis. Ewiges Licht. Die Knechtschaft des Satans erstreckt sich über die ganze Erde. Und darum ist über die ganze Erde Finsternis ausgebreitet. Denn er ist der Fürst der Finsternis und seine ununterbrochene Tätigkeit gilt dem Verlöschen des Lichtes, das hier und da auf der Erde aufblitzet und die Finsternis zu verjagen droht. Das Licht ist sein größter Feind, denn nur dort, wo Finsternis ist, kann er sich halten. Dort kann er wirken und all seine Macht und List entfalten. Sein Reich ist diese Erde. Sein Reich ist die Welt, die das unreife Geistige birgt, das aus seiner Knechtschaft frei werden soll. In diesem Reich hat er so lange unbeschränkte Gewalt, wie dem Licht der Zugang verwehrt wird. Denn ohne Licht findet das Geistige nicht den Weg, der aus der Knechtschaft herausführt. Darum wird er zu hindern versuchen, die Ausbreitung des Lichtes. Was so zu verstehen ist, er untergräbt die Wahrheit, wo er nur kann. Denn Wahrheit ist Licht, das von Gott seinen Ausgang genommen hat. Er steht also als Fürst der Finsternis im Kampf gegen Gott, der das ewige Licht ist. Wo das Licht einmal leuchten kann, ist seine Herrschaft zu Ende. Und darum muss unentwegt Licht in das Dunkel getragen werden. Es muss den Wesen die Wahrheit gebracht werden, die im Irrtum, in völliger Unkenntnis leben und darum auch so lange unter der Macht des Satans zu leiden haben, wie sie in der Finsternis sind. Es kann sich wohl die Wahrheit durchsetzen, doch stets nur dann, wenn sich Menschen freiwillig zu Gott bekennen, zum ewigen Licht, und darum selbst Träger des Lichtes aus Gott werden. Dann hat der Satan jegliche Macht verloren. Er gibt aber so leicht seine Machtstellung nicht auf und er wird kämpfen gegen das Licht bis zum Ende. Er wird überall gegen die Wahrheit vorgehen und auch große Unterstützung finden von Seiten der Menschen, die selbst noch verfinsterten Geistes sind und sich willig von ihm führen lassen. Und da diese Menschen in der Mehrzahl sind, ist es nicht leicht, gegen den Irrtum und die Lüge vorzugehen. Die Finsternis ist zu tief und das Licht noch zu schwach, um die Finsternis auf der Erde ganz zu verjagen. Es sind die Menschen in der Mehrzahl, die seine Anhänger sind. Bedenket das, ihr Menschen, dass auf der ganzen Erde er noch die Macht hat, weil die Menschen selbst nicht dem Licht zustreben, sondern sich wohlfühlen in der Finsternis, dann werdet ihr auch verstehen, dass er seine Stellung gut ausnützet, dass er die Hülle immer dichter werden lässet, weil die Menschen selbst ihn unterstützen, weil sie selbst sich wehren gegen die Lichtstrahlung, dass also sein Bemühen ist, der Wahrheit dickste Lüge und Irrtum entgegenzusetzen, auf das Gott nicht erkannt werden kann und er seine Anhänger verliert. Es wird ein Kampf bleiben zwischen Licht und Finsternis. Gering wird immer die Zahl derer sein, die Licht verlangen und daher auch Licht empfangen, während die Masse die Finsternis vorzieht und ihr die Unwahrheit noch so krass geboten werden kann, ohne dass sie sich dagegen wehrt. Denn der Satan hat die Masse hinter sich, während es nur eine kleine Schar ist, die dem Licht zustrebt, und deren Ziel Gott selbst ist, das ewige Licht. Doch einmal wird das Licht durchbrechen mit siegender Gewalt. Dann kann die tiefste Dunkelheit nicht standhalten. Dann wird das ewige Licht selbst in Erscheinung treten mit so strahlender Gewalt, dass alles vergeht, was sich ihm widersetzet. Dann wird die Unwahrheit aufgedeckt werden und alles, was nicht die ewige Wahrheit anstrebt, wird der Zerstörung preisgegeben werden. Der Satan aber wird seine Gewalt verlieren. Er wird gefesselt werden, auf dass er nicht vergiften kann die reine Atmosphäre, die sich nun durch den Willen Gottes ergeben hat, auf dass er dem Licht nicht die Leuchtkraft verringern kann. Das nun erstrahlt für die Menschheit auf der neuen Erde, die sich im Licht der Wahrheit glücklich fühlen wird und die Finsternis lange nicht mehr zu fürchten braucht. Amen.